Die Diplomaten der päpstlichen Weltherrschaft, Graf von Hertling und Graf von Tscherning, ersterer alles vergessend, was unter dem Vorsitz des Kaisers in einer Besprechung mit der obersten Heeresleitung im großen Hauptquartier in Kreuznach kurz vorher festgelegt war, beugten sich willig jüdischem Gebot. Nun durfte erst recht nicht der Staatssekretär des deutschen Auswärtigen Amtes, der Judenblütige von Kühlmann, es an Unterwürfigkeit fehlen lassen. Bnei Bris, Bruder Trotzki, konnte seine die missleiteten Arbeitermassen aufreizenden Reden ungestört halten. Die freimaurerisch geleitete Presse in Deutschland und in Österreich-Ungarn wurde von der Regierung und dem Kriegspresseamt, das in dieser Hinsicht der Regierung unterstand, nicht daran gehindert, sie zu verbreiten. Die Brüder Lloyd George und Wilson, denen die jüdischen Millionäre Sassoon, Baruch und Mandelhaus als Privatsekretäre und Freunde, das heißt als Befehlsgewalt und Aufsicht der unsichtbaren Väter beigegeben waren, unterstützten in planmäßig geleiteter Zusammenarbeit Bruder Trotzki und sprachen sich im gleichen Sinne aus wie der Freimaurerkongress Ende Juni in Paris. Bruder Clemenceau hatte als Privatsekretär den Juden Mandel, wie heute der Minister des Auswärtigen in Deutschland, Bruder Stresemann, den Juden Bernhard. Bruder Wilson veröffentlichte dabei seine berüchtigten 14 Punkte, während Bruder Trotzki auf die deutschen Bolschewiken und auf die deutschen Arbeiter wirken sollte, sollten die Brüder Lloyd George und Wilson auf die weniger gewalttätigen Elemente des öffentlichen Lebens, nämlich auf die Brüder Freimaurer in Deutschland und darüber hinaus auf die gebildeten Profanen des deutschen Volkes einsprechen. Wo Freimaurer auch standen, ob in Arbeiterkreisen, ob unter den Gebildeten, ob im Privatleben oder an der Spitze der Regierung oder im Kriegsdienst, sie alle erhielten erneuten Stoff für Deutschlands zerstörende Propaganda und die gemeinsame Anweisung, die Reden der Brüder Trotzki, Lloyd George und Wilson im Volke zu verbreiten und ihre Wirkung zu verstärken. Es trat das Ungeheuerliche ein, dass Millionen Deutsche nicht nur keine Freude und Genugtuung darüber empfanden, dass die deutschen Waffen an der Front eine Lage geschaffen hatten, die einen Frieden an der einen Front sicher erscheinen ließen, nein, sie ließen sich vorreden und nahmen es gierig auf, dass deutsche Siege den Frieden erschwerten. Die in den freimaurerischen Arbeiterinternationalen stehende missleitete deutsche Arbeiterschaft wandte sich sogar ausdrücklich gegen diesen Frieden. Fort mit dem Separatfrieden, hoch der allgemeine Friede, so sprachen die betörten Arbeiter, obschon der Separatfriede der erste Schritt zu dem allgemeinen Frieden war, der die Deutschen und mit ihnen die deutschen Arbeiter leben ließ. Zur Verhinderung des Friedens mit Russland und Rumänien und des geplanten Angriffs im Westen sowie zur Gewinnung der Macht im Staate durch Brüder Freimaurer und Juden setzten sich am 16. Januar 1918 in Wien und bald darauf unter der Führung oder unter dem Einfluss der Brüder Eisner, Ebert, Scheidemann, Dittmann und so weiter in München und Berlin und in anderen Städten Deutschlands die Arbeitermassen in Bewegung und wandten sich dabei gegen Krieg und in Sonderheit gegen die Befolgung von Gestellungsbefehlen. Die Regierungen waren damals überall noch fest und die oberste Heeresleitung stärkte ihnen das Rückgrat. Aus der Revolution wurde eine Revolte, die aber in ihren Auswirkungen auf den Geist der Deutschen doch von tiefer Wirkung war. Sie war zu einer Probemobilmachung für die Revolution des 9. November geworden, die revolutionäre freimaurerische Propaganda in Volk und Heer wurde vermehrt betrieben. Die Arbeit der Juden, Jesuiten und Freimaurer hatte sich im deutschen Volk und den Völkern des Viererverbandes stark auszuwirken begonnen. Die Tschechen besonders witterten Morgenluft. Im gleichen Geiste arbeitete die deutsche Diplomatie weiter und brachte endlich sogenannte Friedensverträge mit Russland und Rumänien zustande. Der erstere insbesondere galt in der öffentlichen Meinung als Beispiel deutscher Eroberungslust. Aber die in dem Frieden von Brest-Litowsk geschaffenen Verhältnisse ließen die Friedensdiktate, die den Weltkrieg beschlossen, bestehen. Die öffentliche Meinung erregte sich nicht mehr. Die Hetze gegen diesen Frieden war nur eine Irreführung des Volkes gewesen. Der Frieden mit Rumänien gab den Juden Gleichberechtigung. Dafür hatten die Deutschen bluten müssen. In der ganzen Welt war es ja aber nicht anders. Dort bekämpften sich die Völker und Heere auch nur allein der Juden halber, mit Ausnahme der Deutschen, die außerdem noch für ihre Freiheit kämpften. Unbeirrt hielt ich an dem Gedanken des Angriffs im Westen fest und stellte dazu deutsche Kraft, soweit es irgendwie möglich war, bereit. Trotz aller Gegenarbeit zeitigten die großen Angriffe vom 21. März und 27. Mai große deutsche Siege und erschütterten die feindliche Front von Grund aus. Bruder Luscher, der Bevollmächtigte des Juden Walter Rathenaus in Frankreich, hat im Juni 1928 geschildert, wie ernst er und die anderen Brüder Freimaurer in der englischen und französischen Regierung, die Brüder Clemenceau, Poincaré, Lord Milner und so weiter, die militärische Lage am 23. März ansahen, aus der sie sich nur durch die Einrichtung eines gemeinsamen Oberbefehls unter Foch retten zu können glaubten. Er schildert auch seine treibende Tätigkeit hierbei. Rathenau konnte ihm nicht zufrieden sein. Die Geschichte dieser Schlachten wird auch einmal beschrieben und dabei gezeigt werden, dass die Sorge bei den Feinden mehr als gerechtfertigt war, wenn die überaus angespannte deutsche Kraft, die in der Front eingesetzt war, richtig zur Geltung gebracht worden wäre, so wie ich anstrebte. Während die deutschen Truppen im Westen so um die Entscheidung im Weltkrieg für das deutsche Volk rangen und immer näher dem Ziele kamen, verstärkte sich entsprechend wachsend in Deutschland die Arbeit der Zerschlagung des Siegeswillens und zur verbrecherischen Irreführung des deutschen Volkes über die Möglichkeit eines Verständigungsfriedens. Das Wort Erzbergers, er brauchte nur 2 Stunden mit Lloyd George zu sprechen, der Friede wäre fertig, fand im Volk Glauben und sein Zorn wurde von Juden, Jesuiten und Freimaurern gegen mich als vermeintliches Friedenshindernis geleitet, weil diese Mächte in mir das einzige Hindernis für die Durchführung ihrer Pläne fürchteten. Als der Angriff am 15. Juli 1918 infolge Verrats, den Foch durch Verleihung der Ehrenlegion dankte, zusammenbrach und die deutsche Front am 8.8.1918 zu wanken begann, sahen die unsichtbaren Väter die Durchführung ihrer Ziele gesichert. Am 8.8. erscholl von weichenden, weil zum Verrat verführten Kämpfern das furchtbare Wort Streikbrecher, zugerufen dem pflichttreuen deutschen Soldaten, die ihr Leben für ihr Volk einsetzen wollten. Die schauerliche Kunde hiervon drang bis ins große Hauptquartier. Jetzt war die Zeit gekommen, wo sie hemmungslos arbeiten konnten.